D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben schon öfter darüber berichtet, wie man Daten nutzen möchte, gerne um irgendwas vorherzusagen. Ja, die Polizei zum Beispiel hat ein großes Interesse. Microsoft arbeitet ja angeblich an einer Software, mit der man bald vorausberechnen können soll, ob ein Häftling wieder straffällig wird. Oder nicht. Haben wir schon besprochen hier bei uns, bei D-Radio Wissen. Auch die bayerische Polizei, die testet gerade sowas, ein Programm, das helfen soll, Einbrüche vorauszusagen. Alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber es gibt da was ganz Reales, das jetzt schon eingesetzt wird. Und zwar in einigen amerikanischen Großstädten. Das ist ein Programm, das heißt Beware. Und das soll das Gefährdungspotenzial eines Bürgers berechnen können. Also die Wahrscheinlichkeit, ob er oder sie meinetwegen ein Verbrechen begehen wird in Zukunft. Unsere Netzautorin Martina Schulte hat sich das angeschaut. Das wird tatsächlich ja in Kalifornien eingesetzt, ne? Beware. Genau, ja. Also diese Software Beware der Firma Intrado kommt zum Beispiel in Fresno zum Einsatz. Das ist eine Stadt mit 500.000 Einwohnern im San Joaquin Valley. Die Stadt benutzt aber nicht nur diese Gefährdungssoftware, sondern sie hat, wie das Blog netzpolitik.org gerade berichtet, sich für $600.000 ein ganzes Real-Time-Crime-Center geleistet. Ja, du hast mir da so ein irres Bild geschickt. Das hat ein Reporter von Fairfax County hier getwittert. Da sieht man so einen Typen vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 Monitoren sitzen. 16, die alle verschiedene Sachen zeigen. Straßenszenen, Daten, Karten, Personen. Irre. Ja, man muss sich das halt vorstellen, ne? Wie bei Homeland. Aber irgendwie noch schlimmer. Und noch krasser. Und solche Real-Time-Crime-Center gibt es außer in Fresno auch in New York, Houston, Seattle. Und Beispiel jetzt mal Fresno. Das dortige Real-Time-Crime-Center verfügt nicht über 17 Monitore, Malis, sondern über die stattliche Anzahl von 57 Monitoren an der Wand. Das war nur ein kleiner Ausschnitt auf dem Bild. Okay. Auf dem Welt. Genau. Und diese Monitore kann jetzt halt der Operator der Polizei mit beliebigen Live-Feeds belegen. Und das ist dann das, was ich hier auch sehe. Zum Beispiel eine Straßenszene einfach, ja? Genau. Überwachungskamera können, oder sowas. Genau, ne? Da können dann die Bilder von den 200 polizeilichen Überwachungskameras der Stadt Fresno draufgeholt werden. Oder die 800 Feeds der Schul- und Verkehrskameras. Oder die 400 Körperkameras der Polizisten. Oder, so schreibt die Washington Post, tausende Überwachungskameras von Privatleuten und Geschäften, auf die haben die scheinbar auch Zugriff. Und mit diesen Kameras ist es der Polizei in Fresno zum Beispiel gerade gelungen, einen Räuber zu stellen, der ein Geschäft ausgeraubt hat und der hatte sich irgendwie, der war in so einen Kanal gesprungen, um sich dort zu verstecken. Da hat man natürlich mit so einer Software, mit so einer Riesenüberwachung keine Chance. Aber die Fresno Cops, kann ich dir sagen, die können noch mehr. Inwiefern? Noch mehr, außer einen Einbrecher schnappen? Also, es ist wirklich irre, wenn irgendwo in der Stadt Schüsse fallen, dann kann eine Software namens ShotSpot mit Hilfe von Richtmikrofonen, die in der Stadt verteilt sind, helfen, den Standort des Schützen zu berichten. Also sie merken sofort, oh Gott, da und da ist irgendwie was los. Ein weiteres Programm namens Media Sonar wühlt sich währenddessen durch die Social-Media-Aktivitäten der Einwohner der Stadt immer auf der Suche nach illegalen Aktivitäten. Also die Polizei setzt das zum Beispiel ein, um Individuen, Bedrohungen für Schulen oder auch die Hashtags von Gangs zu überprüfen. Und außerdem kommt in Fresno eben auch diese Software Beware zum Einsatz, also das Programm, das den Threat Score, das Gefährdungspotenzial oder beziehungsweise Bedrohungspotenzial vielmehr eines Bürgers berechnen soll. Und Fresno ist eines der ersten Police Departments in den USA, das mit diesem Programm arbeitet. Und was macht dieses Programm denn jetzt noch mehr, außer dem, was du da beschrieben hast? Also wie funktioniert dieses Beware genau? Also der Algorithmus des Programms greift auf Milliarden einzelner Daten zurück, darunter Verhaftungsberichte, Grundbuchdaten, kommerzielle Datenbanken, Daten aus dem Deep Web, Social Media Postings von Individuen. Und aus diesem Datenwust berechnet die Software dann dein Bedrohungs- bzw. Gefährdungspotenzial. Und es gibt halt drei Stufen. Grün für die Unverdächtigen, Gelb für die so Mittelverdächtigen und Rot für die, die wahrscheinlich eine Straftat begehen werden. Und laut Firmenwebseite spuckt Beware, wenn man eine Person überprüft, also binnen Sekunden das Ergebnis aus. Und in Promomaterialien für die Software schreibt Beware auch, dass das Programm zum Beispiel einem Polizisten, der sich zu einer bestimmten Adresse aufmacht, um da jemanden zu überprüfen, dass die Software ihm sagen kann, ob dort zum Beispiel ein Kriegsveteran wohnt, der möglicherweise unter einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden konnte, ob dieser Veteran schon mal wegen einer Gewalttat verurteilt wurde oder ob er besorgniserregende Botschaften über seine Kampfeinsätze bei Twitter oder Facebook abgesetzt hat. Also ich meine, dass die Polizei das nicht uninteressant findet und sehr praktisch, kann ich mir vorstellen. Aber wie finden das denn die Bürger von Fresno zum Beispiel, dass die da so überwacht werden können? Also die Washington Post berichtet, einige Bürger von Fresno, Anwälte, Ratsmitglieder machen sich Sorgen, dass die Allmacht und diese wahnsinnig konzentrierte Überwachung der gesamten Stadt, dass das also wirklich ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen hat. Der Rat der Stadt hat im November auch so ein öffentliches Hearing dazu abgehalten und ein Ratsmitglied hat da eben auch einen Bericht der Lokalmedien auf den Tisch gebracht. Danach ist nämlich der Level einer Einwohnerin angeblich auch hochgestuft worden, weil sie halt bei Twitter über ein Kartenspiel getwittert hatte, das den schönen Namen Rage, also Wut, trägt. Und Rage, also Wut, es scheint einer der Indikatoren dieser Beware-Software zu sein. Und ein anderes Ratsmitglied wollte von der Software dann sein Bedrohungspotenzial wissen und der Polizist hat dann ganz stolz auf den Knopf gedrückt und dang, es kam halt dabei raus, das Haus, in dem er lebt, wird als gelb eingestuft, also als mittelgefährlich, einfach weil... Was hat er denn gemacht? Ja, der Typ, das Ratsmitglied. Einfach nur, weil wahrscheinlich möglicherweise ein Voreigentümer mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und der hat dann auch gesagt, ja Leute, in einer anderen Stadt, also die haben es jetzt trotzdem noch weiter behalten. Aber trotz der Kritik. Genau, aber in Oakland zum Beispiel hat die Stadt gesagt, nee, also wir legen sowas auf Eis, das ist uns zu krass. Zu heikel. Also, was auf den ersten Blick praktisch aussieht, muss dann doch nochmal hinterfragt werden, denn warum auch immer da auf einmal rot, gelb oder grün steht, man weiß nicht genau. Und das ist ja dann durchaus gefährlich. Bei mir steht bestimmt grün, bin ich fest voll überzeugt. Ich schreibe auch nie bei Twitter, hallo, ich bin wütend. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Sicher ist sicher, liebe Leute. Nicht, dass auch unsere Polizei bald Beware testet. Eine Überwachungssoftware, die das Gefährdungspotenzial testet. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?